willkommen zum Uncast Episode 197 und der Titel ist Era wirklich eine neue Ära? Ja, und klar, natürlich ist das auch das Thema die Woche ganz groß eigentlich in den Medien vertreten, Project Era, ja, vielen sagen es Ara, denkt dabei vielleicht an einen Papagei, naja, wenn man das Design sieht, könnte man es vielleicht meinen. Aber es sollte ja eigentlich Era heißen, ja, Projekt Era. Und das soll andeuten, dass eben das Potenzial groß ist, beziehungsweise dass eben eine neue Ära anbrechen soll bei Android. Und naja, das Potenzial ist tatsächlich groß. Ja. Die Frage ist aber, ob die anderen Hersteller denn da mitmachen. Und das ist die zentrale Frage bei diesem ganzen Projekt. Es gibt bereits Prototypen. Ja. Erfreulicherweise soll das Gerät sogar bereits im Januar 2015 offiziell ausgeliefert werden. Ja, also kaufbar sein. Und ja, was ist das Projekt Era eigentlich? Also im Prinzip ein modular aufgebautes Gerät, mit dem man prinzipiell alles ja machen kann, erweitern kann, verändern kann. Ja, sogar das Display ist als Modul abnehmbar von einem Grundgerüst. Ja. Und kann dann entsprechend auch ausgetauscht werden. Dann kann eine Firma oder auch dann der Kunde, das wird sich dann zeigen, selbst Geräteeigenschaften zusammenstellen, ja, durch das Einschieben von kleinen Modulen. Also Prozessor veralten, Prozessormodul raus, neues Prozessormodul rein. Mehr Speicher, Speichermodul rein. Ja, was weiß ich, also alle mögliche, alles modular aufgebaut und dadurch ist halt sind halt kaum Grenzen gesetzt. So, wirklich kaum Grenzen gesetzt. Die Grenzen werden sogar erstmal sehr eng sein, nämlich so lang bis Hardwarelieferanten genug verschiedene Module anbieten, ja, für dieses Project Era, ja, Projekt Ara, um eben hier eine neue Art von Handy zu manifestieren. In der Tat, es ist eine ganz neue Art von Handy. Sowas hat es noch nie gegeben. Und deswegen ist eben der Erfolg mit einem großen Fragezeichen versehen. Also wenn das wirklich Fuß fasst, ja, dann wird es das Handy, so wie wir es kennen, komplett über den Haufen werfen und es wird alles verändern. Ja. Wenn Google mit diesem Konzept Erfolg hat, dann gehört auch ein Stück weit die Hardware-Sparte zu Google und wird dominiert dann von Android-basierten Geräten unter Schirmherrschaft von Google, wenn man so will. Ja. Das Komische daran ist ja, die einzelnen Hersteller, das sind dann eigentlich wohl die Zulieferer, die so großen Firmen wie Samsung oder HTC oder LG die Teile liefern. LG und Samsung bauen dann die Teile eben so ein, ja, machen daraus ein fertiges Gerät. Jetzt stellt euch mal vor, die Firma, die Kameras herstellen, macht ein Kameramodul. Die Firma, die RAMs herstellen, macht ein RAM-Modul für Project Era. Die Prozessorfirma macht ein Prozessormodul für Project Era. Und so weiter und so weiter. Die einzelnen Firmen liefern die einzelnen Module und die kann dann der Kunde im Prinzip zusammenstecken, so wie er das gerade mag. Hört sich alles super an, aber ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass gerade solch modularer Aufbau dann halt doch eben manchmal an Grenzen stößt. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Modulen ist da wichtig, ja. Die Erweiterbarkeit natürlich, und so weiter. deswegen muss es da Spezifikationen geben, und zwar weit gefasste Spezifikationen, an die sich die Hersteller dann auch richtig halten müssen. Ja. Und diese Spezifikationen, die werden in diesem Project ERA eben da festgelegt. Und es gab ja jetzt vor einigen Wochen erste, sagen wir mal, Einblicke in dieses Projekt, ja, wie das eben da grundsätzlich ablaufen soll. Aber es ist viel Arbeit zu tun, erstmal die Firmen zu überzeugen, dafür etwas zu produzieren und natürlich auch deren Vorteile herauszuheben, ja. Und dann auf jeden Fall auch die Spezifikation so zu machen, ja, dass eben auch eine vernünftige Zusammenarbeit von den einzelnen Komponenten dann auch gewährleistet ist. Klar, bei Google arbeiten jede Menge Genies, von daher ist es nicht abwegig, dass ein solches System eben gemacht werden kann, realisiert werden kann. Kaum einer anderen Firma als Google würde ich das überhaupt erst zutrauen, weil man braucht natürlich jemand, wo relativ neutral ist. Das heißt, Samsung könnte das nicht machen, weil Samsung möchte natürlich ihre eigenen Hardware-Komponenten verkaufen, die sie selbst herstellen im Haus. Da wäre kein großes Interesse, jedenfalls kein euphorisches Interesse vorhanden, dass zum Beispiel HTC dann die Kamera liefert, ja, oder Sony dann eben vielleicht die RAMs, ja, das RAM-Modul. Da hätte wohl Samsung kein Interesse daran. Und genau das ist aber auch das Problem. Wie reagieren die großen Hersteller drauf? Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass die erstmal, wenn die nicht von Grund auf mit einbezogen werden in das System, dass die dann erstmal ziemlich sauer sind. Ja, ist ja klar. Weil mit diesem Projekt, da braucht man gar nicht lange drüber nachzudenken, könnte Google die gesamte Android-Hardware obsolet machen. Ja. Ich weiß, das hört sich sehr, sehr unrealistisch an. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, was das denn, wenn das tatsächlich so klappt, wie das sich hier präsentiert, ja, was das denn bedeuten würde. Ja, man könnte sich das Traumhandy sozusagen zusammenstellen, mal abgesehen vom Design her, ja, also vom Aussehen her ist es wieder eine andere Geschichte, ja, aber jetzt von den Funktionsweisen her, da könnte man sich das eigene Traumhandy zusammenstellen, so wie man das gerne hätte. Auch geldlich übrigens könnte man das machen. Man könnte sogar zum Beispiel sagen, okay, man stellt sich ein Grundmodell zusammen, ja, und tut es dann mit der Zeit nach über also erweitern, ja. Da bräuchte man zum Beispiel keine Angst mehr zu haben, ja, okay, das Gerät hat jetzt kein NFC. Na gut, okay, dann hat's halt jetzt mal kein NFC drin. Falls man dann doch das NFC braucht, kann man sich das Modul eben nachrüsten, ja, so könnte man das sehen. Also die Möglichkeiten sind da schier unbegrenzt bei diesem System. Wie gesagt, immer Voraussetzung, dass es halt eben auch so funktioniert, wie sich das wie sich das Google eben vorstellt. Ja. Das Display ist ja, das ist also auch wirklich ein geniales Meisterstück, dass man eben auch vorne das Display quasi rausschieben kann und dann durch ein anderes ersetzt werden kann. Was natürlich Grenzen bringt, ist die Größe. Ja, also es muss natürlich schon zu der Form des Gerätes passen, weil das Grundgerüst ist ja vorhanden. Das heißt, es kann da nicht unbedingt jetzt wesentlich, nicht größer sein, ja. Aber eventuell vielleicht etwas kleiner, wenn man das hier auf manchen Screenshots sieht, ja, könnte da auch sowas eingebaut werden, wie zum Beispiel unter dem Display nochmal zusätzlich ein Modul, und dann könnte man das Display mit einem kleineren Display quasi erweitern, so dass man dort beispielsweise Softkeys oder Ähnliches anzeigen kann, ja, oder Statusinformationen mit weniger Stromverbrauch, und oben dann das etwas größere Display oder dann eben ein komplett großes Display, ja. Also das wäre zumindest denkbar, aber trotzdem sind natürlich da dann natürlich Grenzen gesetzt, was das Display anbetrifft. Interessant würde es dann zum Beispiel bei Auflösung sein, ja, Art des Displays, Und natürlich auch Ersatz des Displays, ja. Daran denkt man vielleicht bei dem Projekt ARA jetzt erstmal überhaupt gar nicht, ja. Aber wenn da das Handy runterfällt, das Display ist kaputt, dann holt man sich ein neues Display. Bumm. Also ihr merkt schon, das ist revolutionär auf jeder Stufe, ja. Erweiterbarkeit, die Konfiguration an sich erstmal, die Handyzusammenstellung, individuelles Handy, Reparatur, also alles ist da wirklich geradezu revolutionär. Nur machen die Firmen da mit. Samsung, HTC, LG, Sony, die Firmen werden sich, was meiner Meinung nach, werden die Firmen sich mit Händen und Füßen dagegen wehren erstmal. Wenn man sie nicht überzeugen kann, dass es für die einzelnen Firmen super ist, wenn dort Teile geliefert werden dafür und die damit ihr Geld verdienen. Aber wie man es dann zum Beispiel am Platzhirsch wie, also für HTC und LG, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das akzeptabel ist, vielleicht auch noch für Sony. Aber wie man zum Beispiel Samsung beibringen will, dass wenn so ein Konzept wirklich erfolgreich ist, dass die dann weniger Samsung-Telefone verkaufen, ja, und hier nur noch einzelne Teile für das Projekt ARA und dann könnten die Kunden jederzeit auch andere Teile benutzen von anderen Firmen, das ist mir noch ein Rätsel. Ja. Und man sollte es nicht unterschätzen, wie groß da so die Marktmacht ist momentan. Es gibt ja auch Leute, die durchweg behaupten, dass zum Beispiel der Verkauf von Motorola auf Druck von Samsung zum Beispiel passierte, weil Samsung gesagt hat, so entweder ihr halt euch da raus aus dem Hardware-Business oder wir nehmen Tizen als neues Betriebssystem und fertig. Ja. Und dass dann eben Google gesagt hat, okay, dann lassen wir Motorola sausen, dafür macht ihr aber keinen Tizen auf den Geräten. Ja, wir hatten darüber schon ja, gesprochen und komischerweise sind dann auch die ganzen Ankündigungen von Telefonen mit Tizen auf einmal weg gewesen, verschwunden, keiner hat mehr davon geredet. Nur noch die Uhr, ja, die Samsung Galaxy Gear kam mit Tizen raus und alles andere war weg vom Fenster. Ja. Und dafür war eben bei Google eben Motorola weg vom Fenster. Also ich muss schon sagen, so ein bisschen ungläubiges Fragezeichen schwebt da immer über meinem Kopf, wenn ich so diese ganzen Berichte höre über Project ARA. Und es stellt sich wirklich die Frage, ob Google, selbst Google die Macht hat, so ein neues Projekt einzuführen, neue Ära im Hardware-Bereich des Handys einläuten. Ja, ob die das alle einläuten können. Aber die andere Frage ist auch, wäre das denn überhaupt gut? Ja. Wäre das gut oder, ich meine, immerhin hat Android also mit riesigem Vorsprung den Weltmarkt fest in der Hand. Ja. Fest in der Hand. Und jetzt soll auch noch der Hardware-Markt dann eben in die Hand von Google kommen und tja, fraglich ist das schon. Ja. Oder meint ihr nicht? Nun gut, ich lasse es mal hier mit Project ARA dann bewenden. Bin gespannt, ob der Name dann auch Programm wird. Ja, ich bin ja immer ein bisschen optimistisch, was neue Techniken betrifft, deswegen sehe ich schon mit etwas Freude dem Projekt entgegen. Aber im Januar 2015, erstaunlicherweise so schnell, wissen wir dann definitiv mehr. So, dann komme ich mal zu den News. Und da gab es diesmal, ja, zum Beispiel ein Firmware-Upgrade vom Sony Cybershot QX. Das sind diese Objektive, die man an die Geräte dran machen kann, beziehungsweise auch einfach so in der Hand halten kann, die dann mit den Geräten kommunizieren. Übrigens nicht nur für Sony-Geräte geeignet, sondern auch für viele andere Android-Geräte. Müsst ihr mal ausprobieren. Diese Kameralinsen bieten ja die Qualität einer normalen Kompaktkamera, und da kann ich euch sagen, wenn ihr sowas benutzt habt, Kompaktkamera oder sowas, dann wollt ihr von der eingebauten Handykamera nichts mehr wissen. Ja, dieses, das ist Unterschied zwischen Tag und Nacht, super tiefer Zoom, klasse Lichtausbeute, schnelle Verschlusszeiten und jede Menge Vorteile. Und für diese Linsen, die QX10 und die QX100, sind jetzt Firmware-Upgrades herausgekommen oder Updates, und da wird zum Beispiel die Zeit verkürzt, um das NFC-Pairing durchzuführen. Gut, das ist jetzt, naja, okay, das macht man ja nicht dauernd, ne? Interessant ist, dass es jetzt eine Funktion gibt für den halb gedrückten Auslöseknopf, ja, dass dort dann schon fokussiert wird und dann, wenn man ganz drückt, eben auch das Bild gemacht wird, so wie man es bei normalen Kameras eigentlich herkennt. Das wurde eingeführt und einige Bugfixes. Außerdem gibt es hier auch ja, dann mit diesem Ganzen noch die Anleitung dazu, wie man von Windows oder Apple Computern das Ganze updatet. Da haben die Jungs wohl wieder Linux vergessen, ne? auf jeden Fall sehr schön, dass Sony eben hier das Ganze weiter pflegt, war aber auch nicht anders zu erwarten, denn denkt dran, Sony hat auch viele Kameras im Sortiment und dort auch einen, ja, ganz guten Namen soweit. Amazon Phone Prototyp aufgetaucht, ja. Ist das dieses Amazon Phone, das lang erwartete? Jedenfalls sind ja Bilder aufgetaucht, das soll der Prototyp darstellen mit einem 4,7 Zoll Display. Meiner Meinung nach ein bisschen zu klein. Ich glaube kaum, dass da Amazon das mit dieser Größe rausbringt. Es sei denn, es wäre eins von mehreren, ja, so wie es ja auch beim Kindle Fire der Fall ist, mit verschiedenen Größen, ja, weil das käme dann doch für so ein Hightech-Gerät doch ein kleines wenig, klein wenig klein vor. Vielleicht wird es ja aber auch ein Low-End-Gerät, wer weiß. 13 Megapixel Kamera soll da hinten drin sein. Wie die das rausbekommen haben, das kann ich nicht genau sagen. Vielleicht gibt es da schon Fotos, die damit gemacht wurden, offenbar. Ist natürlich noch ein Gerücht, ja, es gibt es ja schon lange, das Gerücht über das Amazon Smartphone, ja, was da jetzt zu sehen ist, sieht nicht ganz so spektakulär aus. Von daher würde ich es nochmal mit einem Fragezeichen versehen, habe ich gemacht, auch wenn es hier Android Central nicht mit einem Fragezeichen versehen hat. Ja, neue Google Plus App ist aufgetaucht, eine neue Google Plus App mit neuem Design. Das ist stimmig, denn schon von einem Kalenderprogramm, von Gmail und so weiter sind andere Versionen aufgetaucht, neues Design. Ich denke, wir werden auf der Google I.O. Hier deutlich mehr zu sehen bekommen, und da kriegen wir bestimmt gesagt, was es auch damit auf sich hat. Jedenfalls sieht es so aus, ob Google vor einem designtechnischen Relaunch steht bei Android mit den eigenen Apps. So viel kann man wohl schon sagen, weil die Unterschiede sind doch schon ziemlich groß. Und das hat jetzt eben auch die Google Plus App getroffen. So wie das wohl aussieht, gibt es da eine neue ein ganz neues Aussehen von dieser Google Plus App. Auch da darf man dann gespannt sein. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt, weil Leute sind ja immer sehr vorsichtig, ja. Gerade bei solchen Geschichten wie Google Plus, ja, die Leute, also ein praktisches Mainstream-Produkt, wo viele Nicht-Techies nutzen. Ja, wenn da etwas geändert wird, dann ist es oftmals, führt es oftmals zu einer Katastrophe, weil die Leute eben Zeta und Mordio schreien, die wollen nichts anderes, auch wenn das Neue viel besser ist, die wollen lieber das Alte Schlechte haben, ja, wobei, muss man ja unbedingt sagen, dass das Alte jetzt schlecht ist, Und ob das neue besser ist, das muss ich auch erstmal testen. Also, ja, nur selbst wenn es so wäre, gibt es genug Leute, die da Sturm laufen dann dagegen. Das hat man ja immer bei jeder kleinen Änderung bei Google, ja. Hat man das ja, da muss nur eine kleine Zeile irgendwo geändert werden und schon, wow, ich will meine alte Zeile zurück. Ja. So ist es übrigens auch passiert mit dem großen Update, das kam hier für die Stock Camera App, ja, also für die Standard Kamera App hier im Play Store, oder beziehungsweise die ist jetzt im Play Store, vorher war die ja gar nicht so richtig im Play Store, ne? Und ich habe mir die gleich natürlich installiert. Und siehe da, es gibt neue Funktionen, sehr schöne Funktionen. Ja, eine davon ist Lens Blur, nennen die sich Blur. Ne? Lens Blur. Die ist richtig, richtig genial. Ich habe da einige Sachen mitgemacht. Sieht richtig toll aus. Funktioniert ganz toll. Was wird gemacht? Das Objekt, das man eben da anvisiert, in der Mitte hält, wird scharf dargestellt, während alles andere herum eben unscharf wird. Da kann man super Effekte damit erreichen. Und das macht dann auch richtig Spaß, mit dieser Kamera was zu machen. Ja, also ich kann da jetzt nichts Negatives sehen. In der App selbst kann man jetzt auch natürlich für Video und für die Bilder jeweils die Qualität einstellen, ja, Qualitätsstufen einstellen. Für Fotos 4 und für Panoramaauflösungen kann man auch einstellen. Ich würde es empfehlen, auf Maximum zu stellen. Da kriegt ihr richtig gute Panoramaaufnahmen. Nicht wie bisher dann mit Mini-Auflösung. Da wird die Auflösung noch kleiner, ja, statt größer, obwohl man eigentlich mehrere Bilder nebeneinander haben sollte. Das kann man jetzt schön einstellen. Auch die Lens Blur Quality würde ich auf High setzen, sofern ihr nicht ein Gerät habt, das schon am Stock geht. Dann kriegt ihr auch richtig gute Ergebnisse heraus. Wenn ihr das nicht macht, dann kann es sein, dass nicht immer die Ergebnisse so gut sind. Ja. Neue HDR-Qualität, ja gut, ehrlich gesagt, ich konnte keinen großen Unterschied feststellen auf dem Nexus 4, wundert mich aber auch nicht. Ja, und optisch hat sich einiges geändert bei der App. Da gibt's auch von mir einen Kritikpunkt, und zwar, wenn man jetzt das Handy halt im Landscape-Modus hält, dann ist auf der rechten Seite nicht jetzt nur noch diese Zeile für die Tasten, also für die Softkeys, sondern es ist noch ein riesen Kamera-Button, der das Bild abschneidet, ja. Also man hat jetzt nicht mehr hier dieses Widescreen-Bild, sondern man hat nur noch so wie fast wie 4 zu 3. Also es fehlt ein großer Teil vom Display für das Bild anzuschauen. Meiner Meinung nach ziemlich unglücklich gewählt. Ich würde sogar sagen, das kann eigentlich nur ein Bug sein. Das Kamerasymbol, das hätte man doch können, transparent lassen, also praktisch nur das Kamerasymbol und oben, das ist ja unvorstellbar eigentlich. Diese ganze Säule ist nicht transparent, und normalerweise legt man doch einfach das Kamerasymbol über das Bild drüber und dann ist es gut. Ja? Verstehe ich nicht. Wie gesagt, kann eigentlich nur ein Bug sein und ich denke, das wird sicherlich noch geändert werden. Ja? Was auch nicht so toll ist, ist die wie heißt das nochmal? Diese Timescape, Timeshift Funktion, ja, weiß nicht genau, ist jetzt weg. Das heißt, man kann keine Zeitrafferaufnahmen mehr machen mit dieser Kamera-App, was vorher sehr schön ging. Das war ganz, ganz toll eigentlich. Kann man ganz tolle Aufnahmen machen. Zum Beispiel Zeitraffer, Sonnenuntergang, ähnliches, wo dann, wenn man dann einstellen kann, konnte, ja, alle 60 Sekunden ein Bild oder alle 10 Sekunden ein Bild und konnte dann eben hier einen schönen Film quasi zusammenstellen. Leider nicht mehr möglich nach diesem Update. Sehr seltsam, aber gut. Tja, ansonsten ist die Kamera-App aber ganz okay. Die Lensblur-Funktion ist auch schön. Ja, aber das gab auch ziemlich Kritik da, ja. Nicht so brav und lieb wie meine diesmal, ja, dass halt ein paar Funktionen jetzt fehlen oder dass eben hier so offenbar ein Bug drin ist, sondern da kam richtig harsche Kritik, wie zum Beispiel, jetzt reicht's, ja, ich wechsle jetzt die Plattform. Ja. Ja, wegen der Kamera-App, Leute, das gibt's, ne? Leute, die Menschen sind so eingefahren auf ihre Sachen und wehe! Die werden verändert. Ja, dann drehen sie durch. Kindle Docs und Cloud Drive, die wurden jetzt von Amazon zusammengelegt und bieten jetzt eben auch den kombinierten Speicherplatz. War sowieso seltsam, dass die Kindle Documents in der Cloud Drive irgendwie getrennt sind. Das hat jetzt eben, wurde jetzt eben geändert. 10 GB hat man jetzt eben frei da. Natürlich zählt das nicht für Kindle-Bücher, die man kauft über Amazon. Da gibt es unbegrenzt Speicherplatz in der Cloud, natürlich. Das zählt für Dokumente, die man selbst hochgeladen hat, um eben dann auf dem Kindle anzuschauen. Ja, und eben das Cloud Drive, was man ja eben hat, kostenlos, ne, um da seine Dateien auf Amazon hochzuladen. Ja. Sony bringt das Xperia Keyboard zum Download. Aber halt, halt, halt. Auch wenn euch das Keyboard gefällt, ihr braucht ein Sony-Gerät. Auf anderen Handys funktioniert dieses Keyboard nicht. Wird auch nicht angezeigt. Und hier, wenn ich hier gucke über die über die Liste, dann ist hier auch ganz klar gesagt, dass eben hier kein Gerät von meinen hier kompatibel ist, was mich eben nicht wundert. Das Sony Keyboard ist eigentlich gar nicht mal schlecht, wenn man sich dran gewöhnt hat, an die kleine Space-Taste beispielsweise. Ansonsten funktioniert es eigentlich ganz gut und ist auch nicht so riesig. Kann man durchaus sagen, ja. Wie groß ist es denn hier im Store angegeben? 9,5 Megabyte. Das ist wohl einer der kleinsten Tastaturen im kommerziellen Bereich. Zum Vergleich, Swift Key hat da, glaube ich, ja, ich weiß nicht genau. Heute ist der Play Store und alles von Google ziemlich langsam. Ich glaube, Google hat heute massive Probleme. Vorhin ging Google Plus mal überhaupt nicht. War ja. An Ostern sitzen halt viele am Computer, ne? Aber ich glaube, das hat um die 20 Megabyte, wenn ich es richtig weiß. Jo, gut. Google I.O. Eben schon mal angesprochen, Google I.O. 2014 findet am 25. Juni statt. Registration ist natürlich schon beendet. Was darf man erwarten? Ich denke mal, es kommt ein neues Tablet. Ja, das ständig zitierte Nexus 8 oder was immer das auch sein wird, auf jeden Fall ein neues Tablet, denke ich. Ja. Neues Handy halte ich für ausgeschlossen, dass das schon angekündigt wird. Das wird sicherlich wieder bis Ende des Jahres dauern. Und ich erwarte halt deutlich was über das Projekt ARA oder Project ARA zu hören und das Thema von der Google I/O, das jetzt hier veröffentlicht wurde, das deutet auch alles darauf hin: Design, Entwicklung und Vertrieb. Das ist das Motto der Google I/O 2014 und das kann durchaus auf diese Sache hinweisen, ja, dass eben da mit dem Project ARA einiges in Gang gesetzt wird und ich bin also ganz, ganz sicher, dass wir da sehr viel davon erfahren werden. Ja, das Nexus 8, das ist so eine Geschichte. Ich habe es letztes Mal schon angesprochen. Das ist jetzt gerade eine blöde Zeit, ja. Ich warte auf das Arcos-Tablet immer noch. Im Mai soll's kommen, das Arcos 80 Helium. Und wird aber trotzdem eben erwartet, dass im Juni, Ende Juni dann eben dieses das Nexus 8 vorgestellt wird. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass das Nexus 8 eine Telefonfunktion drin hat, die ich ja unbedingt haben will. Deswegen ja, ist es alles ziemlich unbefriedigend im Moment. Und für Leute, die jetzt kein Tablet mit Telefonfunktion suchen und in der Größenordnung 7 Zoll, 8 Zoll was möchten, den kann man durchaus empfehlen, noch ein bisschen zu warten, vielleicht mit dem Kauf vom Tablet, auch wenn es sehr schwer fällt, ich weiß, ja, bis eben Google sein neues Tablet vorgestellt hat, weil da könnte natürlich noch einiges an Überraschungen kommen. Allerdings auch zum Negativen, auch das wurde schon mal angesprochen, dass Google vielleicht gar nicht mehr so den guten Preis halten kann oder will. Ja, von einem neuen Nexus Tablet, dass es dann eben eher im Normalpreisbereich liegt, so wie die Samsung Tablets. Und wenn das dann wirklich gute Leistungsdaten hat, müsste man dann durchaus wesentlich mehr rechnen, als jetzt vielleicht viele tun, nach dem fantastischen Preis, ja, von dem neuen Nexus 7. Ja, also das letzte Nexus 7, das rauskam. Ich meine, der Preis ist traumhaft. Ich würde auch sofort zuschlagen, wenn eben eine Telefonfunktion vorhanden wäre. Aber das ist natürlich jetzt die Frage, ob dieser Preis genauso wird. Da gibt es eben auch Meldungen, die sagen, Google kehrt zu dem Normalpreis zurück. Ja. Da werden viele wahrscheinlich enttäuscht werden. Zu einem Normalpreis wird das OnePlus wohl nicht verkauft werden. Der Normalpreis wäre für so ein Gerät wesentlich höher, aber für ja, etwa 350 war es, glaube ich, Euro soll das, das ist, ach, wie heißt es, OnePlus One, ja, oder sowas, soll da über den Landtisch gehen mit der Cyanogen Mod 11S. Und die ist jetzt zu sehen in einigen ersten Screenshots von dem Gerät, das ist auch sehr interessant, sieht erwartungsgemäß gut aus, ja, und ja, ich meine, so viel kann man noch nicht sehen, aber es lässt darauf hindeuten, dass das Design doch ziemlich aufgeräumt ist. Das, was man so sieht, scheint wohl OnePlus hier auf das Wert zu legen, aufgeräumt zu sein. Also OnePlus One, das Telefon, das soll ja ein richtiger Hammer werden. Die Leistungsdaten sind extrem genial, und trotzdem ist der Preis noch genialer. Was natürlich auch zu vielen Spekulationen geführt hat, dass das Vaporware ist. Aber allem Anschein zum Trotz soll das tatsächlich bald in Deutschland starten. Ja. Auch da bin ich drauf gespannt, was daraus wird. Und wie die Firma das dann überhaupt finanzieren kann. Das ist natürlich eine gute Frage. Google und Apple locken derweil mit oder locken Exklusiv-Apps, ja, mit Werbung. Ja, das heißt, wer hier Google oder Apple verspricht, seine App exklusiv für das System zu machen, der bekommt eine große Werbeunterstützung von den Firmen. Ja, weil, und ja, ist jetzt nicht unbedingt jetzt schockierend, dass das passiert, sondern eigentlich ganz erwartungsgemäß. Ja. Aber ja, ich meine doch, dass das die Konkurrenz oder den Konkurrenzkampf wieder verschärft. Jetzt werden sich wieder einige Entwickler entscheiden müssen, für wen die eben exklusiv entwickeln, den größeren Android-Markt, ja, mit Werbemacht von Google oder dann doch lieber den bewährten Apple-Markt mit zahlungsfreudigen Kunden, ja, hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Und so wird's jetzt leider, muss ich sagen, wieder zu einem neuen Kampf kommen. Kampf um die Entwickler. Es war doch gut, dass es Richtung Dualentwicklung gegangen ist, so dass man gesagt hat, okay, hier das gibt's auf beiden Systemen, warum denn auch nicht, ja? Zuerst hat ja Apple probiert, den Entwicklern Steine in die Wege zu schmeißen. Das hat nicht funktioniert, natürlich. Im Gegenteil, es hat eher dann die Entwickler dazu gebracht, zuerst für Android zu entwickeln und dann zu portieren für Apple statt umgekehrt. Aber jetzt mit dem wird natürlich Apple wieder vielleicht etwas mehr Entwickler locken können. Denn hier werden ziemlich Vergünstigungen geboten, starke Bewerbungen auf der eigenen Plattform, das heißt prominent platziert werden, ja, und das sind natürlich gewichtige Argumente für die Entwickler. Google möchte das eben auch machen, in seinem Play Store wird sich dann zeigen, wie das dann sich rechnet für die Entwickler, Zahlungskraft oder Zahlungswilligkeit oder Massen, die man ansprechen kann, das wird sich dann eben entsprechend zeigen. Schade eigentlich, wie gesagt, ich sehe das eher negativ als positiv. So. Dann gab es bei Android Central noch eine schöne Umfrage. Und zwar war die Frage, wie ist euer Gefühl für oder über das neue TouchWiz? Ja. 20,7% etwa, also zunächst mal 4.900 Votes gab es, das ist relativ viel, wow. 20,7% sagen, ich liebe es, ja. 13,84% sagen nicht, ich nutze es, weil es auf meinem Handy war. Ja. 11,95% sagen, ich mag es nicht. 10% sagen, ich habe mir sofort einen neuen Launcher installiert und niemals mehr das TouchWiz angeschaut. Ja. Und sage und schreibe, 43,3% haben gesagt, TouchWiz muss sterben. Yay, ne? Also mein Lieber. Ich glaube, das ist eine ziemlich deutliche Aussage. Also insgesamt kann man ja dann sagen, dass etwa, etwa 64%, etwas mehr als 64% gegen TouchWiz sind. Ja. Das ist schon ziemlich heftig. Boah. Da wird es aber Zeit für Samsung drüber nachzudenken, was zu tun, ne? Genau. Wobei, wie gesagt, das neue TouchWiz finde ich eigentlich, hat sich schon ziemlich stark angenähert. Ja, manchmal sind da noch ein paar nervige Sachen von TouchWiz, die sich da reinklinken und das, ja, die Funktion des Designs oder die Funktionen eigentlich dann ja fast schon unterminieren, aber es ist doch schon deutlich besser geworden als das alte TouchWiz, das muss man auch sagen. Naja. Vielleicht wird ja TouchWiz bald als Relikt der Vergangenheit in dem neu gegründeten Museum in Südkorea ausgestellt sein, das Samsung nämlich eröffnet hat. Tatsächlich, Samsung hat das eigene Museum, das Samsung Innovation Museum, eröffnet und zeigt auf etwa 11.000 Quadratmetern, ja, was der Hersteller eben in der Geschichte seiner Geschäftstätigkeit hier in der Technikwelt vorzuweisen hat, und das ist jede Menge. Das sind natürlich nicht nur Handys, auch wenn wir die es vielleicht nur so kennen, drin vertreten, sondern auch meine viel zitierten, ja, Waschmaschinen, Kühlschränke, ja, sogar Kriegsschiffe wurden von Samsung produziert, Hochhäuser, ja, Lebensversicherungen gibt es von Samsung. Ja, Samsung ist in Korea dann doch eben dann Multikonzern. Ja, und das zeigt auch, wie stark eigentlich die Marktmacht gerade im asiatischen Bereich von Samsung ist. Ja, die sind da schon, ja, die machen eigentlich alles. Ich glaube, mit Samsung, da kann man das ganze Leben ausfüllen, ja, mit Samsung-Sachen. Nicht, dass das jemand will. Interessant, aber auf jeden Fall, dass eben hier Samsung so dieses Museum eröffnet. Ich würde es ja gern mal außerhalb von Korea sehen. Also ich glaube, ich gehe in nächster Zeit nicht nach Korea. Ne? Aber ich würde es gern mal besuchen, dieses Museum, um das mal zu zeigen. Allerdings, es gibt immerhin noch eine Museumswebseite, ja, da kann man so mal so ein, naja, vielleicht so einen kurzen Schnupper-Einblick bekommen, ja, was dort alles vorhanden ist, ja, was dort alles zu sehen ist. Wird wohl noch ein bisschen dauern, bis alles hier vollständig drauf ist. Naja. Aber auf jeden Fall kann man es ahnen, wie schön das sein muss dort. Schade, schade, dass es nicht hier ist. Mensch, Mensch, Mensch, Mensch, Mensch. Gut, das war's von den News diesmal. Jetzt komme ich mal zu den Community-Geschichten. Da hat mir, lass mich mal kurz warten, der Ralf eine Nachricht geschickt. Und er schreibt, die chinesischen Firmen könnten den Markt erschüttern. Ich kann mir gut vorstellen, dass mein nächstes Smartphone kein Nexus mit Google-Diensten sein wird. Und verlinkt hat der Ralf einen Artikel über Xiaomi Redmi. Das Redmi Note, ein Unboxing-Video oder Unboxing-Artikel, ja, bei mobilegeeks.de, ein 95 € Phablet mit Octa-Core-Prozessor und Dual-SIM. Und ja, ihr habt richtig gehört, 95 €. Ich fass es nicht, ja. 5,5 Zoll Display, ein Octa-Core 8-Kernprozessor, das muss man vorstellen, Cortex A7, eine Mali 450 GPU, ja, was das hier heißt, weiß ich nicht, 1/2 GB RAM, halbes Gigabyte RAM, weiß nicht, soll das ein halbes Gigabyte RAM sein? Vermutlich, ja. Das ist natürlich ein bisschen schwach, ja. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass das halbes Gigabyte ist. 8 GB interner Speicher, 3000 mAh Akku, 13 Megapixel Kamera hinten, 5 Megapixel Kamera vorne. Und ja, was soll ich sagen, für 99 €, naja, gut, ist es nicht schlecht. Allerdings muss dann der Artikel ein Phablet 5,5 Zoll bezeichnen, ist also definitiv noch nicht als Phablet, sondern als normales Telefon. Ja, boom, erstmal das. Aber dennoch muss ich sagen, hammerhart, was da geboten wird. Und das ist ja auch nicht das Vorzeiger-High-End-Modell von Xiaomi. Hat eine wesentlich bessere Leistungsdaten. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, deswegen spare ich mir es jetzt. Man kann ja mal auf die Seite dort schauen bei Xiaomi.com. Und dort könnt ihr mal sehen, das Flaggschiff, das es auch bei uns dann zu kaufen gibt, was das alles drauf hat. Da kann man nur noch mit den Ohren schlackern, ja. Und da werdet ihr auch dann ganz schnell sehen, dass die Preise dort unglaublich sind. Und wie das dann, wie die das machen, ich weiß es nicht, ja. Aber man kann einiges da erwarten dann in der Zukunft von Xiaomi. Definitiv. Deswegen absolut richtig. Die Chinesen werden da ein ganz großes Stück vom Kuchen abbekommen innerhalb von kurzer Zeit, wenn die jetzt auf den Markt drängen. Und das tun sie auch. Ja, bisher war ja Korea, wie gesagt, absolut Top Nummer 1. Ja, Samsung, HTC, beides koreanische Firmen. Und hier schickt sich jetzt eben China an mit ihren Marken dann. In großen Stück vom Kuchen abzubekommen. Da gibt's, glaube ich, kein Zweifel dran, dass die chinesischen Firmen hier bald sehr große Anteile vom Android-Markt übernehmen werden. Ganz klar. Ja, dann hat hier der Designchef von Android, ja, der Matthias Duarte oder Matthias Duarte hat da einen Spruch losgelassen und hat gesagt, Mobile is dead. Ja, das hat natürlich jede Redaktion hat es jetzt aufgefasst. Ja, hinter dem magischen Spruch, ja, steht natürlich hier was anderes. Ja. Und Moment, ich muss erst mal gucken, wer hat mir den Artikel geschickt. Moment. Ja, ich glaube, der Christian war's. In letzter Zeit verschwinden hier auch im normalen Stream manchmal Posts. Ja, selbst meine eigenen kann ich auf einmal nicht mehr sehen. Ja, das führt dann manchmal zu Doppelposts, weil ich gedacht habe, ups, habe ich das vergessen. Ja, unfassbar. Also, ich glaube, von Christian war's. Der mich darauf hingewiesen hat, hier also, dass dieser Matthias Duarte eben da das behauptet hat. Und wie gesagt, es war nur ein magischer Spruch. Im Prinzip hat er gemeint, dass eben die Entwicklung der Smartphones jetzt anders verlaufen muss, dass also die bisherige Entwicklung der Smartphones tot ist und dass jetzt eben ganz andere Wege gefunden werden müssen. Wahrscheinlich wieder ein Hinweis auf dieses Project Era, wo er wohl meint, dass das normale Mobiltelefon, so wie wir es kennen, tot ist und eben jetzt neu geschaffen wird mit diesem modularen Aufbau. Also heiße Luft, ja, wenn ihr mich fragt, ist es schon ein bisschen, ist auch nicht ganz so, wie sagt man, die feine englische Art. Das sind ja aber auch keine Engländer. Ne? Okay, und dann vom Christian auch Qualcomm setzt auf das ARM-Design jetzt. Das ist auch eine Meldung, die hat mir auch ein Zucken meiner Augenbraue ja, provoziert. ganz einfach aus dem Grund, weil das bedeutet, dass die eigene Entwicklung von den Chips dann eben zurückgefahren wird, ja, und dass man eben auch voll und ganz auf das ARM-Design, auf das Standard-ARM-Design setzt. Man muss vielleicht dazu sagen, also Qualcomm hat eigentlich generell das ARM-Design zwar genommen, hat es aber stark verändert, ja. Und somit hat man gesagt, okay, das ist schon was Eigenes. Ja. Das will sich jetzt offenbar Qualcomm sparen und nutzt eben die Standardplattform von ARM. Und damit könnte natürlich auch ein Teil wegfallen von den Vorteilen, zumindest mal für die von den Design, Chip-Design-Vorteilen, ja, eventuell auch eben andere Leistungsdaten etc. Aber man darf nicht vergessen, dass der Qualcomm-Chip an sich ja auch noch mehr beinhaltet. Der Qualcomm-Chip ist praktisch ein Multi-Chip mit vielen Funktionen darin. Ja, beispielsweise Kommunikationsmodule sind damit integriert und. Also man darf das jetzt nicht so sehen, als ob der Qualcomm-Chip jetzt genau das gleiche ist wie jetzt zum Beispiel Snapdragon oder sowas. Das kann man jetzt so nicht sagen. Aber es ist trotzdem auch hier wieder eine leicht bedenkliche Entwicklung meiner Meinung nach, ja, weil hier eben jetzt wieder ein großer Hersteller auf das Standard-ARM-Design schwenkt. Da muss man schon sagen, ja, was wird's denn da noch großartig in Zukunft dann geben, außer eben diesen Zusatzmodulen, die da eben installiert sind. Naja, gut. Ja, dann komme ich mal zur App der Woche. Diesmal, ja, war es ein Spiel. Das nennt sich Numolition. Ja, Numolition und das ist so ein, ja, so ein, soll ich das sagen, wie heißt denn das nochmal? Wie sagt man dazu? So ein Match-Game, ja, Matching-Game. Ja, das heißt also, ja, mehrere der gleichen Sorte, mehrere Steine der gleichen Sorte nebeneinander und zack, ja, explodieren die, Ja, oder man kann sie zum Explodieren bringen und wunderbar. Ja, aber bevor ihr jetzt gelangweilt weghört, das Ganze hat hier noch einen leichten Kick. Man muss doch schon ziemlich arg seine grauen Zellen teilweise anstrengen, um die Levels zu räumen, denn das ist nämlich das Ziel, man muss die Levels leer machen. Es geht aber nicht ganz so einfach, denn man kann diese einzelnen mit Zahlen versetzten Vierecke, ja, kann man übereinander ziehen und dann addieren sich die Werte, ja, und man bekommt da andere heraus. Und ich kann euch sagen, schon nach kurzer Zeit wird es richtig knifflig, ja, was dann dort, was man dort anstellen muss, um das Level leer zu räumen. Also manchmal habe ich da ja wirklich Zweifel. Ich dachte, was ist denn jetzt mit mir los? Ja, hallo? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit die falschen Spiele gemacht. Weil da musste ich dann doch schon mal eine Zeit lang überlegen. Unglaublich. Und das schon in den ersten 20 Levels. Wow. Kann ich nur sagen, heftig geht's da zur Sache. Ich möchte gerne wissen, wie da die weiteren Levels sind. 100, also 50 Levels gibt's da, ja. 120 Bonus-Challenges und mehr. Also das ist schon, ja, sagen wir mal, wie soll ich das ausdrücken? Candy Crush für Leute mit Hirnschmalz. Ja. Nicht schlecht, ne? New Molition gibt's im Play Store für 1,49 €. Ich glaube, es gibt keine kostenlose Version, wenn ich das so richtig weiß. Das Ganze ist von Q42, nennt sich die Firma. Ja, es gibt keine kostenlose Version, also 1,49 € müsst ihr berappen. Die haben noch gar nicht so viel gemacht, sind eigentlich ziemlich neu, aber mit diesem New Molition haben sie schon etwas auf die Beine gestellt, was doch Spaß macht. Und ja, wer sich nicht scheut vor etwas längeren Ladenzeit, so ein bisschen Power braucht das schon, das Game, ja, weil es auf diesem Unity-System basiert. 33 Megabyte ist für die Art des Spiels auch eine ganz schöne Menge, aber dennoch macht's Spaß. Und deswegen auch App der Woche geworden bei mir. Und ja, da werde ich mir heute Abend wieder den Kopf zum Rauchen bringen damit. So sieht's aus. Ah, heute Abend übrigens, ja, ist natürlich wieder The Fog, Nebel des Grauens angesagt. Ja, wenn der dort sagt, Mitternacht, den 22. April, dann werde ich genau, wenn er das sagt, wenn die Glocke in dem Film ertönt, ja, wird es dann bei mir 0 Uhr sein. Ich habe da genaue Zeitplan, wann ich den Film starten muss. Ja. Und da freue ich mich schon wieder drauf. Ja. Könnt ihr ja auch mal machen. Macht richtig Laune. Ja. The Fog, Nebel des Grauens. Heute ist der Tag. In Antonio Bay. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Deswegen sage ich, dass wir am Ende sind hier und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Google Plus, Ancast Community findet ihr dort, wenn ihr es oben in die Suche eingibt. Oder ihr schickt mir einfach eine Mail. rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Nicht wundern, es gibt nächste Woche einen neuen GBG-Key. Ja, da hat schon was getan. Den alten im Moment bitte nicht mehr benutzen. Intro and Outro muss ich auch mal wieder sagen. Ja. Ist von Zero Project. Titel heißt Infinity. Ist eine Creative Commons License 3.0 by SA. Und die ganzen Links und Informationen zu der Sendung findet ihr unter uncast.zenetcast.com. Uncast.zenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken. Zenetcasts.com. Ja. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!